Ich habe die Anzeige gestellt, damit die Missstände, die damals, als ich dort tätig war, auf der Schachtanlage Asse, dass die verantwortlichen Personen, denen diese Missstände bekannt sein mussten, dass die Verantwortung dafür auch übernommen wird. Das heißt, diese Personen sollen dafür zur Rechenschaft gezogen werden. Die Arbeit in der Asse, dem maroden Atommülllager mit 126.000 Fässern radioaktivem Abfall, habe ihn krank gemacht. Deshalb hat Egbert Duranovic heute bei der Staatsanwaltschaft Braunschweig nicht nur Strafanzeige wegen des dringenden Verdachts der schweren Körperverletzung erstattet. Der 46-Jährige, bei dem 1999 Leukämie festgestellt wurde, hat auch Strafantrag gestellt gegen die damals verantwortlichen Betreiber. Die Geschäftsführer der Gesellschaft für Strahlen- und Umweltforschung, der frühere Betriebsleiter und die damaligen Strahlenschutzbeauftragten. Ich werfe diesen genannten Personen vor, dass sie bewusst die Strahlenbelastung, die wir dort unter Tage vorgefunden haben, dass sie diese Informationen bewusst nicht weitergeleitet haben an die Mitarbeiter und an die Beschäftigten der Schachtanlage Asse, sodass sie einer Gefahr ausgesetzt wurden, von denen sie nichts wussten und keine Möglichkeit hatten, dieser Gefahr zu entgehen. Egbert Duranovic hat von 1987 bis 1990 in der Asse gearbeitet und war in allen zugänglichen Kammern, auch in denen mit radioaktivem Müll. Er hat in den Grubengebäuden Messinstrumente installiert, dafür Sonden in Bohrlöcher gesteckt und die Löcher mit Beton ausgefüllt. Der Beton wurde jedoch mit einer in dem Bergwerk gesammelten Lauge angemischt, die nach heutigen Erkenntnissen hochgradig mit Tritium, Plutonium, Cäsium und anderen Radionukliden kontaminiert gewesen sein soll. Man muss sich das wirklich so vorstellen, dass man einen Betonmischer hat, dort anstatt Wasser diese Lauge einkippt mit einem Eimer, den man vorher in einem Fass gefüllt hat. Und es lässt sich daran überhaupt nicht verhindern, dass man, ich sag mal, am ganzen Körper, durch die Kleidung, an den Händen, im Gesicht mit dieser Lauge in Berührung gekommen ist. Duranovic spricht von einer bis zu 75-fachen Überschreitung der Grenzwerte. Diese hätten dazu führen müssen, dass der Betreiber eine Genehmigung für den Umgang mit radioaktiven Stoffen habe beantragen und darlegen müssen, wie er die Mitarbeiter vor den Gefahren der Strahlen schützen wolle. Nach Angaben von Duranovic sei dies jedoch nicht geschehen. Die Verantwortlichen hätten weder aufgeklärt, noch hätten sie dafür gesorgt, dass die Mitarbeiter geeignete Dosimeter zur Strahlenmessung trugen. Ihm und seinen Kollegen, so der 46-Jährige, sei versichert worden, im Bergwerk sei die Strahlung geringer als über Tage. Um den Strafantrag zu stellen, hat der gelernte Schlosser in monatelanger Arbeit einen Aktenordner voller Unterlagen zusammengestellt, die er heute der Staatsanwaltschaft Braunschweig übergeben hat. Es sind Beweise, die eigentlich öffentlich sind. Das sind Strahlenschutzberichte des ehemaligen Betreibers. Es sind Schriftwechsel des ehemaligen Betreibers mit dem niedersächsischen Umweltministerium unter anderem, wo raus hervorgeht, welche Art der Strahlenbelastung damals schon dort vorgefunden wurden. Nach Angaben seines behandelnden Arztes, Professor Arnold Ganser von der Medizinischen Hochschule Hannover, bestehe durchaus die Möglichkeit, dass die Krebserkrankung durch Strahlenbelastung ausgelöst wurde. Die Staatsanwaltschaft Braunschweig hatte nach Medienberichten Anfang des Jahres Vorprüfungen durchgeführt, bislang jedoch ohne Ergebnis. Man habe auf die Angaben der Betroffenen gewartet, hieß es. Die jetzt eingereichten Dokumente seien schlüssig genug, um aus den Vorermittlungen förmliche werden zu lassen, sagt Joachim Geier, Sprecher der Staatsanwaltschaft Braunschweig. Auch wenn das Problem einer möglichen Verjährung erst noch geklärt werden müsse. Wir haben ja letztlich ein entsprechendes Ermessen dabei. Es handelt sich um einen unbestimmten Rechtsbegriff bei diesem sogenannten strafrechtlichen Anfangsverdacht. Und wenn wir jetzt eine offizielle Strafanzeige haben, in dem entsprechend mehr drin steht als in der bisherigen Presseberichterstattung, dann kann es schon sein, dass wir zumindest dann ein formelles Ermittlungsverfahren einleiten. Die Beschuldigten, die ehemaligen Betreiber der Schachtanlage Asse, haben sich bislang noch nicht zum Vorwurf der schweren Körperverletzung geäußert. Doch auch sie werden in den nächsten Monaten von der Staatsanwaltschaft Braunschweig befragt. Im Fall einer Verurteilung drohen ihnen bis zu 10 Jahre Haft.